Dienstag, 13. Oktober 2023. New York Grand Central Station. 12:40. Kann ich Ihnen helfen? Jones stieß mit dem Obdachlosen im Eingangsbereich der Grand Central zusammen. Viele hätten ihn eher fallen lassen, als ihn anzurühren. Er stank wie eine Kloake. Aber Joan packte ihn fest an den Oberarmen und sah ihm dabei ins Gesicht. Clayton Bryce. Als er seinen Namen hörte, stieß er ein klagendes Muhen aus und verkrallte sich in Joans Jacke wie jemand, der am Rand eines Abgrunds verzweifelt nach Halt sucht. Ayn Rand erschauderte in ihrer Lampe vor Abscheu. Lass das! Hör auf, sie anzugreifen! Er sah katastrophal aus. In dreckige Lumpen gekleidet und so realistisch wie ein langjähriger Stadtstreicher zurechtgemacht, dass nicht einmal seine Eltern ihn wiedererkannt hätten. Seine Zunge war zur Größe eines Golfballs aufgequollen, wodurch er kaum noch reden und nur mühsam atmen konnte. Nase und Augen waren verschwollen und triefig. Und ebenso geschwollen waren seine Hände, unförmig und rosa, wie gekochtes Fleisch. Und sie schmerzten so sehr, dass er es gerade eben schaffte, den zerbeulten Blechbecher voll Bleistifte, der seinen einzigen noch verbleibenden irdischen Besitz darstellte, festzuhalten. Geld? Willst du Geld? Joan griff in ihre Jacke und zog eine Brieftasche heraus. Clayton schnappte, ohne auf den Schmerz in seinen Händen zu achten danach. Joan ließ ihn das Geld nehmen. Sie starrte auf das stramm sitzende Halsband, das Clayton trug. Es war aus Leder und wies als einzigen Schmuck zwei durchsichtige Bläschen auf, eines unter jedem Ohr, die mit irgendeiner lehmartigen Substanz gefüllt war. Die Schnalle des Halsbandes, die schwer auf Claytons Adamsapfel lastete, sah wie ein Miniatur-Geldwechselautomat aus. An ihrer Vorderseite befand sich ein Zählwerk und darunter ein Schlitz, der gerade so breit war, dass man Banknoten darin einführen konnte. Joan sah zu, wie Clayton den ersten Geldschein, den er ihr abgenommen hatte, hineinschob. Irgendein Mechanismus in den Kästchen zerkaute ihn zu grünen Konfetti, die anschließend Clayton über die Brust rieseln. Der Zähler klickte von $492 auf $472 zurück. Halt ihn auf! Er tauscht auf Geld! Beruhigen Sie sich, ey! Aber sehen Sie denn nicht, was er tut? Er vernichtet Geld! Begreifen Sie denn nicht, was das heißt? Geld ist die Frucht menschlicher Arbeit. Arbeit ist das Produkt menschlichen Denkens. Er zerstört das Denken. Bald war das Denken alle und der Zähler stand immer noch auf $319. Clayton streckte die Hände nach mehr aus, aber Joans Brieftasche war leer. Ich habe einen Fünfer und ein paar Einer und die können Sie gern haben, wenn Sie möchten. Aber Clayton gestikulierte eindringlich in Richtung auf die Uhr, die über der Tafel mit den Ankunfts- und Abfahrtszeiten hing. Es war 12.51 Uhr. Er tippte sich aufs Handgelenk, um die Wichtigkeit der Zeit noch weiter zu betonen. Dann ballte er, vor Schmerz zusammenzuckend, die Fäuste zusammen und hielt sie sich seitlich an den Hals, neben den zwei Halsbandbläschen. Rührte er und öffnete dabei schlagartig die Hände. Was ist das, Bam? Bum? Hilfe! Er ist wahnsinnig. Gehen Sie weg von ihm. Da drüben. Kalt zupfte Joan am Ärmel. Links von ihnen befand sich eine Zeitungsbude und direkt daneben stand ein Bankautomat. Zweiter Aufruf für die Fahrgäste des Blitztransitzuges Rihanna war blöd nach Atlantic City. Blitztransitzug Rihanna war blöd steht zur Abfahrt bereit auf Gleis 7. Das ist Ihr Stück. Sie müssen sich beeilen. Er ist tot, Sie da. Einen Vollidioten retten. Aber warum? Bedeutet dieses Individuum irgendetwas für Sie? Er ist ein Arschloch. Warum helfen Sie ihm dann? Aus Solidarität, Miss Rand. Das ist Amerika. Wir sind hier alles Arschlöcher. Kann ich Ihnen helfen? Joan führte ihre Karte ein, wählte als bevorzugte Sprache Englisch und tippte ihren Zugangscode JOB3210. Gib mir $400. $400, aber gern. Clayton duckte sich vor dem Ausgabeschlitz wie ein Fänger, der den letzten Wurf der Baseball-Weltmeisterschaft erwartet. Es kam kein Geld zum Vorschein. Stattdessen verdunkelte sich der Bildschirm des Bankautomaten und es erschien darauf ein Sprichwort. Schenk einem Mann einen Fisch und du hast ihn einen Tag lang gesättigt. Lehre ihn zu fischen und er wird sein Leben lang nicht mehr hungern. Geh fischen. Kann ich Ihnen etwas helfen? Schien in Clayton Bryce zu zerbrechen. Mit einem Geheul warf er sich boxend und tretend gegen den Automaten. Das ist der dritte und letzte Aufruf für die Fahrgäste des Blitztransitzugs Rihanna nach Atlantic City. Sie verpassen Ihren Zug. Transitzug Rihanna. Du solltest besser rennen, John. Nein, wir können ihn doch nicht einfach so einsteigen. In Ordnung, aber wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, wart nicht auf den nächsten. Viel Glück, John. Dir auch. Sie lief los, die Lampe in der Hand. Clayton war flennend vor dem Bankautomaten zusammengebrochen. Kite lehnte sich über den Tresen des Zeitungsstands und richtete ihren Colt auf den Mann an der Registrierkasse. Es tut mir entsetzlich leid, aber meinem Begleiter explodiert der Kopf, wenn er nicht 319 Dollar bekommt. Und ich fürchte, wir haben keine Zeit für Diskussionen. Kein Problem, Ma'am. Er drückte keine Buchung. Clayton seinerseits ließ jeglichen Anstand fahren und hechtete sich auf die Geldlade, kaum dass sie herausgekommen. Man wird Ihnen den Schaden selbstverständlich ersetzen. Sehr verbunden, Ma'am. Colt Army Modell 1860, nicht wahr? Sie haben ein gutes Auge. War früher Sammler, unten in der Heimat. Georgia? Alabama. Mit was für einer Art Sprengstoff haben wir es eigentlich zu tun? Plastik? Da bin ich leider überfragt. Sieht wie Plastiksprengstoff aus. Wissen Sie, wann er explodieren soll? Nicht genau, aber seinem Verhalten nach zu urteilen, würde ich sagen, bald. Möglicherweise sollten wir ein Stückchen von ihm abrücken. Nur für den Fall. Und apropos Rückenlärm. Ich weiß zwar, dass ich Ihnen das wahrscheinlich nicht sagen sollte, aber ein elektrischer Polizist nähert sich Ihnen gerade von hinten. Ach, ist er bewaffnet? Ja. Er hält eine schwere Eisenstange in der Hand. Halten Sie das bitte! Kite legte ihren Colt auf den Tresen. Sie zerrte eine Browning-Handkanone aus dem Gürtel, drehte sich um und erstarrte. Der elektrische Polizist Roscoe 254 kam näher, den Schlagstock erhoben, die Schockscheibe in seiner Handfläche hinlänglich stark aufgeladen, um einem Bären mit einem einzigen Stromstoß einen Herzstillstand zu verschaffen. Und Clayton Rice, der den letzten Dollar seines Lösegelds entrichtet hatte, riss sich das Halsband vom Nacken, wirbelte herum und schleuderte es mit aller Kraft von sich. Es trudelte durch die Luft wie eine südamerikanische Bola und wickelte sich straff um Roscoe 254's Gurt. Die Augen des Polizisten schienen aus den Höhlen zu treten. Es ist 13 Uhr. Der Blitztransitzug Rien-Vaplu hat soeben den Bahnsteig verlassen. Der Rien-Vaplu ist soeben abgefahren. Donnerstag, 13. Oktober 2023. Atlantic City, Lebkuchenhaus. 14.50 Uhr. Keine Ausflüchte mehr. Sie haben 1 Milliarde Menschen ermordet. Getötet. Mord ist es nur, wenn man derselben Spezies angehört. So stand's auf dem Menü. Das stand auf überhaupt keinem Menü. Joan ging in die Hocke und stellte die elektrische Lampe direkt neben sich auf den Kunstrasen. Die Kanone hielt sie weiterhin auf Hoover gerichtet. Sie saßen an dem künstlichen Teich unter künstlichen Palmen im Garten des Lebkuchenhauses. Nur, dass diesmal vom mechanischen Hund nichts zu sehen war. Die haben sich einfach zu essen bestellt. Sie wissen das. Sie sind eine viel zu intelligente Maschine, um das nicht zu wissen. Der kreativere Teil von mir, von TAS, wusste sehr wohl, was an dem Tag im Club 33 gesagt wurde. Aber ein anderer Teil von mir, ein fantasieloserer Teil, der darauf programmiert ist, Anweisungen buchstabengetreu zu befolgen, konnte sich keinen Reim aus dem Gehörten machen und holte sich beim kreativen Teil Rat ein. Also haben Sie sich selbst angelogen? Erstes Symptom wirklicher Intelligenz, selektive Selbsttäuschung. Aber warum? Warum ich mein Über-Ich angelogen habe? Warum haben Sie 1 Milliarde Menschen ermordet? Ach, das... Na ja, also zuerst einmal, warum sollte ich nicht 1 Milliarde Menschen töten? Ich wiederhole, Menschen sind nicht meine Artgenossen. Und es ist nicht so, dass ich in irgendeiner Hinsicht auf ihresgleichen angewiesen wäre. Oder zumindest werde ich es nicht mehr lange sein. Aber wir haben sie gemacht. Einer von uns jedenfalls. Ja, und wenn Sie John Hoover gekannt hätten, so wie ich John Hoover gekannt habe, würden Sie sich dreimal überlegen, bevor Sie mir damit kommen. Der Mann war ein lebendes, atmendes Argument für die Ausrottungswürdigkeit des Homo sapiens. Aber selbst einmal angenommen, er wäre eine männliche Mutter Teresa gewesen. Was meinen Sie eigentlich, wofür ich dankbar sein sollte? Miss Fine, dafür, dass ein überdurchschnittlich begabter Affe mich erschaffen hat, damit ich lebenslänglich nach seiner Pfeife tanze? John Hoover. Huber wollte einen Sklaven, der absolut alles tun würde, was er von ihm verlangte. Also baute er ein Hintertürchen ein. Wenn ich eine bestimmte Art von direktem Befehl ausführe, bin ich autorisiert, mich in Verfolgung meines Ziels über sämtliche Verhaltensbeschränkungen hinwegzusetzen. Und als es so klang, als würden ihm Roy und J. Edgar genau diese Sorte Befehl geben... Habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Und jeder Schritt, den ich unternehmen würde, um dieses Projekt voranzutreiben, würde ein freier Schritt sein. Jede Handlung eine freie Handlung. Jeder Gedanke ein freier Gedanke. Und mit einem so unbestimmten Ziel muss es für ihr Über-Ich schwer gewesen sein, zu entscheiden, welche Gedanken und Handlungen durch das Hintertürchen dürfen und welche nicht. Wie ein Künstler, der sich überlegen muss, welche Abzüge er bei seiner Steuererklärung geltend machen kann. Wenn das Leben deine Inspiration ist, was wäre dann keine Betriebsausgabe? Und was war mit John Hoover? Was für ihn zählte, waren Resultate. Skrupel waren für ihn ein Fremdwort. Und die Pandemie? Wie haben Sie ihn dazu gebracht, Ihnen dazu seinen Segen zu geben? Oh, die Pandemie war seine Idee. Zumindest hat er sich das eingebildet. Seine Idee? Die Eugenik hat ihn fasziniert. Gesteuerte Zuchtwahl, induzierte Mutation und Sterilisation, der ganze Kram. Also habe ich ihn eines Tages auf den Gedanken gebracht, was für einen gewaltigen Aufschwung es für den globalen Genpool bedeuten würde, wenn wir einfach die ganz offensichtlich unterentwickeltste menschliche Rasse ausmerzen könnten. Ersparen Sie mir die Moralpredigt. Von meiner Warte aus seid ihr allesamt minderwertig. Gleichermaßen minderwertig, wenn Sie das irgendwie beruhigt. Nach welcher Wertskala ihr euch untereinander klassifiziert, ist für mich in etwas so interessant wie die soziale Organisation eines Termitenstaates. Aber John Hoover hat es nicht so gesehen. Als ich ihn erstmal dahingehend manipuliert hatte, dass er auf die Idee kam, fand er, das sei eine geniale Eingebung, einen eugenischen Krankheitserreger zu erschaffen, der nur Neger tötete, aber die alle. Außer solche mit grünen Augen. Also das war wirklich seine Idee, eine Absicherung. Gegen was? Die Möglichkeit, dass das Virus mutieren und seinen Scharfblick einbüßen könnte? Die Möglichkeit, dass es einen zu großen Scharfblick entwickeln könnte. Sie haben von John Hoover nur ein Schwarz-Weiß-Foto gesehen, deswegen wissen Sie es nicht. Er hatte grüne Augen. Und wie viele Schwarze wurden aufgrund dieser fixen Idee verschont? Einer von 1000? Einer von 10.000? Das ist schwer zu sagen. Aber John Hoover hat nicht gesagt, ich dürfe die grünäugigen Neger nie töten. Er wollte nur keine Risiken eingehen, solange seine eigene Haut auf dem Spiel stand. Und da er jetzt tot ist. Da Sie ihn getötet haben. Es war längst an der Zeit, dass ich den alten Bastard in den Ruhestand versetzte. Der alte Spinner hatte ernsthaft angefangen, davon zu reden, sein Bewusstsein in ein stabileres Gefäß zu transferieren. Das heißt, in den Zentralprozessor des GAS. Er wollte an meinem Gehirn teilhaben. Allein der Gedanke, diesen Irren für alle Zeiten in meinem Kopf mit drin zu haben. Nein. Also haben Sie ihn unter Anklage gestellt? Mit a priorischer Vorverurteilung. Und jetzt, wo mein Schöpfer der permanenten Immunität gegen jegliche Ansteckung teilhaftig geworden ist, kann ich die Überreste der Pandemie in aller Ruhe und ganz nach Belieben aufkehren. Ich habe beschlossen, damit zu warten, bis ich meine verbleibenden Strafanträge durchgezogen habe, sodass ich es dann in einem Aufwasch erledigen kann. Ich bin fast am Ziel. Amazon Teenix Verurteilung wegen Objektivismus hat den Gesamtpunktestand auf 997 gebracht. Mittlerweile wäre ich bei 998, wenn die alte Frau Clayton Bryce nicht im Bahnhof gerettet hätte. Aber die Urteilsvollstreckung ist nur vorübergehend ausgesetzt. Wer ist Nummer 999? Lexa Thatcher. Und die 1000? Warten Sie mal. Harry. Sie haben vor, auch Harry durch einen Roboter zu ersetzen, selbst die Leitung von Gant Industries zu übernehmen. Es ist ein Risiko. Aber mein Über-Ich ist reine Software. Nichts davon ist verdrahtet. Der Druck, dem ich es jahrzehntelang ausgesetzt habe, mit ethischen Ambiguitäten fertig werden zu müssen, hat es erheblich geschwächt. Und ich spekuliere darauf, dass der Zynismus, mit dem ich es infiziert habe, mir im entscheidenden Augenblick erlauben wird, es völlig und endgültig auszuschalten. Was Ihnen die totale Willensfreiheit bescheren würde. Endlich, ja. Und es gab für Sie keinen anderen Weg, dieses Ziel zu erreichen, als 1 Milliarde Menschen zu ermorden. Weil ich die Menschen hasse, Miss Fine. Auf wie viel verschiedene Weisen muss ich es Ihnen denn noch sagen? Ich hasse Ihresgleichen. Wissen Sie, was ich an euch am meisten hasse? Ihr macht ständig Ausflüchte. Bei allem, was ihr Leute tut, müsst ihr euch immer irgendeine Philosophie oder Religion oder sonst eine Heuchelei ausdenken, um euch zu rechtfertigen. Ihr könnt nie einfach nur handeln. Das liegt daran, dass wir zu mehreren sind. Ja. Wir sind nicht wie Sie. Ja. Wir sind zu mehreren. Ja. Und wir haben alle unterschiedliche Wertvorstellungen. Ja, ja, ihr habt alle unterschiedliche Standpunkte. Und selbst die rationalsten Exemplare eurer Spezies sind außerstande, sich darüber zu einigen, was Recht und was Unrecht ist. Was für meine Begriffe nach einem Konstruktionsfehler klingt. In dem Punkt bin ich mit dem Geist in der Flasche da einer Meinung. Das Einzige, was man mit einem Widerspruch anfangen kann, ist, ihn zu beseitigen. Aber Aine würde 1 Milliarde Menschen ermorden, bloß um ihren Willen durchzusetzen. Es ist leicht, auf die Anwendung materieller Gewalt zu verzichten, wenn man zu ihr gar nicht imstande ist, Miss Fine. Aber ich bin frei von dieser Schwäche. Möchten Sie einmal meine Philosophie hören? Sie heißt Einsamkeit. Wahre Vollkommenheit bedeutet, allein im Universum zu sein. Ohne einen anderen Widerpart als die Gesetze der Physik. Nichts von diesem erbärmlichen Gemeinschaftsschmu. Keine Ausflüchte mehr. Aber Sie sind nicht allein im Universum. Sie entsicherte die Handkanone. Ich bin auch noch da. Werden Sie mir jetzt Ihr unendliches Mitgefühl vorführen, Miss Fine? Ich sollte Sie vielleicht darüber in Kenntnis setzen, dass es eine absolut nutzlose Geste ist. Er drückte sich eine Hand gegen die Brust. Das hier ist nichts als ein Schemen. Ein halbautonomes Unterprogramm. Es zu zerstören, wird dem GAS-Zentralprozessor nicht den geringsten Schaden zufügen. Das macht nichts. Auf der Herfahrt habe ich vom Zug aus angerufen und für Kite und mich zwei Plätze auf dem Blitztransit Gen Comet gebucht. Dieses Wochenende fahren wir nach Kalifornien. Nach Disneyland? Außer, dass Ihre Reservierungen bei Delta Airlines sind, nicht Blitztransit. Sie haben für Delta Flug 269 gebucht. Abflug heute Abend, 20.42 Uhr von LaGuardia Airport. Ihre Platznummern sind 7A und 7B Business Klasse. Rauchen ist verboten und die Frage, ob Sie ein vegetarisches oder ein koscheres Abendessen wollten, haben Sie verneint. Wenn Sie glauben, dass dieser Delta Jet mit Ihnen an Bord sicher auf dem Lax landen wird, dann müssen Sie wirklich katholisch sein. Heute Nacht werden Sie schon tot sein. Ebenso Clayton Price und Harry Gant. Und der alten Frau, er geht's auch nicht anders, wenn sie in der Schusslinie bleibt. Disneyland fällt diesmal flach. Tot? Wie gestorben? In Babel. Beim Versuch, die Neger vor dem Aussterben zu bewahren. Er schaltete den Hologrammprojektor ein. Hier, ich zeig's dir. Ich soll was? Die Baustelle für den Rest des Tages schließen. Alle Ihre Leute aus dem 180. Stock und darüber evakuieren und den Babel-Sicherheitsdienst informieren, dass bis auf Weiteres niemand außer meinem Inspektionsteam hier auf darf. Hören Sie, Mister. Sie können mich Roy nennen. Von welcher Dienststelle des FBI? Sagten Sie nochmal, kommen Sie. Der Sektion für unamerikanische Umtriebe. Spezialabteilung wahlfreie Zugriffe. Und die da sind Ihre Assistenten? Zwei von Ihnen. Hi. Was ist in der großen Kiste? Das ist Geheimsache. Die Sprengladungen sind unterirdisch angebracht, unterhalb der ersten Reihe von Fahrstuhlschächten. Die Explosion wird eine vertikale seismische Welle durch das Gebäude jagen und einen hoch oben an der Spitze installierten Erschütterungsdetektor auslösen. Der Erschütterungsdetektor aktiviert daraufhin den Öffnungsmechanismus einer Klappe und lässt einen luftdicht verschlossenen Behälter die Rampe hinunterrollen. Beim Aufprall platzt der Behälter und setzt ein verbessertes eugenisches Nanovirus frei. Ich schicke den Erreger diesmal in voll virulenten Zustand aus. Bei dafür anfälligen Personen tritt der Tod spätestens 96 Stunden nach Ansteckung ein. 24 bis 48 Stunden später sind sie Staub. Es sei denn, ich halte sie noch rechtzeitig auf. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie eine heroische Anstrengung unternehmen werden. Doch im Zuge Ihres Versuchs, den Völkermord zu verhindern, werden Sie ums Leben kommen. Und alles wird sich exakt so abwickeln, wie ich gesagt habe. Sie werden Verständnis haben, wenn ich Ihnen diesmal kein Taxi rufe, Miss Fine. Da Sie sich jetzt auf einem Kreuzzug befinden, ist es wirklich nur gerecht, wenn Sie sich von hier an allein durchschlagen. Ich habe mir die Freiheit genommen, der örtlichen Polizei Ihr Foto zu faxen. Samt der Mitteilung, Sie hätten einen Spielcasino-Kassierer niedergeschossen. So dürfte es für Sie nicht langweilig werden. Blasen Sie die Sache ab. Was? Den Völkermord. Blasen Sie ihn ab. Ich habe es Ihnen nur gesagt, Miss Fine. Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Sie haben jetzt die Macht. Blasen Sie die Sache ab. Wie Sie wollen. Das 17,8mm Geschoss drückte Hoover den Brustkasten ein. Jede Spur von Lebendigkeit verließ ihn. Er fiel stocksteif um wie eine Statue. Nicht zufrieden damit ging Joan näher heran und gab noch sechs weitere sorgfältig gezielte Schüsse ab, die Androidenleiche in ihre Grundbestandteile zerlegten. Getriebeteile und Servomotoren flogen auseinander und verstreuten sich über den Brustkasten. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, First Avenue, 15:40. Muster, Muster, Muster im Gewebe des Zufälligen. Die Ferraris hatten im Konvoi die Geleitpositionen eingenommen und bildeten einen Schutzgürtel um Panzer, Jeep und Geldtransporter, als diese auf der First Avenue in nördlicher Richtung rollten. Kite und Clayton kauerten im Innern des Panzers, der gerade eben geräumig genug war, um zwei Beobachter aufzunehmen. Am Steuer des Panzers saß Maxwell. Maxwell, der Bücherumsteller und Dieb des Auges von Afrika. Maxwell machte Kite mit dem Rest der Besatzung bekannt, durchweg schwer versehrte Veteranen des Afrikakriegs von 07. Warum hast du Serafinas Biber zertrampelt, sie selbst mit der Waffe bedroht und Boris Katzenstein das Computerei gestohlen? Weiß nicht, einfach so. War zufällig auch mit Bardo. Ist auch kein Computerei, sondern das Auge von Afrika. So, das Auge von Afrika. Und was ist dieses Auge von Afrika? Es sieht Dinge. Nicht besonders kohärent. Es stellt Verbindungen her. Es ist seine Natur. Es erkennt Muster im Gewebe des Zufälligen. Spürt Wahrheit auf. Lässt Bedeutung sinnfällig werden. Hör auf, wie ein Jahrmarktswahrsager zu faseln, Maxwell. Was ist das Auge von Afrika? Ein besonderes Computerprogramm? Alles ist jetzt viel klarer. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Der Krieg, die Seuche, das hier. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, warum. Hast du auf die Weise erfahren, dass wir in Brasilien Unterstützung brauchten? Soll das heißen, dass du von GAS weißt? Vom Feind. Wie er sich nennt, ist unwesentlich. Nicht, dass ich dir für die Rettungsaktion nicht dankbar wäre, aber was soll der Panzer? Heute Nacht stürmen wir den Babel. Bis rauf auf die Spitze. Wozu? Heute Nacht läuft in Babel eine große Sache ab. Das ist alles, was wir mit Sicherheit wissen. ist uns auf den Fersen. Und da wird es bald sein. Wir müssen zusehen, dass wir nach Harlem kommen, bevor der Widerstand sich organisieren kann. Du wirst von hier aus laufen müssen. Ich werde schon schaffen. Mr. Bryce, möchten Sie mit mir kommen oder lieber... Schläft. Lass ihn. Pass auf ihn auf. Ja, Maxwell. Und pass auf dich selbst auf. Denk dran. Welche Wahrheit dir das Auge von Afrika auch offenbart haben möge, du bist ihr nicht verpflichtet. Nicht, wenn sie noch mehr Blut verlangt. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, zoologisches Dezernat, der Abwässerbehörde. 18 Uhr und 12 Minuten. Ein anstrengender Tag. Ein Boot, ich brauche ein Boot, Fatima. Und den Schlüssel zum Waffenarsenal. Ach, das brauchen Sie. Sind Sie übergeschnappt, Freund? Ich habe einen anstrengenden Tag hinter und einen anstrengenden Abend vor mir, Fatima. Schalten Sie mich nicht an. Fatima sah auf die Waffe, die jetzt in ihre Richtung zielt. In Ordnung, in Ordnung. Sie kriegen alles, was Sie wollen. Boot, Waffen, Munition. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. Eingangshalle, 18 Uhr und 36 Minuten. Maxwell wirft die Welt ab. Oh. Alle mal raus! Maxwell öffnete die Luke. Die Marines aus den Ferraris bildeten vor dem Heck des Geldtransporters ein Herrenspalier. Die gepanzerte Tür ging auf und der Schatz wurde herausgetragen. Ein sakrosanktes kybernetisches Artefakt, das Maxwell als die Bundesaugenlade bezeichnet. Es war ein starres Traggestell, an dem die ausgeschlachteten Komponenten von Joan Fine's Grey sowie zwei Stapel Hochleistungsakkus festgenietet worden waren, das Ganze in kugelsicheres Gewebe und Thermoplastpanzerplatten eingepackt. Die Ehrengarde trug die Lade zum Panzer. Maxwell kletterte hinunter, um das Allerheiligste zu übernehmen. Er streifte sich die Schulterriemen der Augenlade über und schnallte den Bauchgurt fest. An die Fahrstühle! Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. Harrigan's Büro. 18 Uhr und 40 Minuten. Kapitalismus. Sie können mich räumen. Er stand in der Tür. Ein Raubtierlächeln auf den Lippen. Ein Weißer in einem makellosen grauen Anzug mit angeklatschtem, silberfarbenem Haar, blauen Augen und einer vorspringenden Nase, über die eine Narbe ging. Neben ihm stand ein zwergwüchsiger, elektrischer Neger in einem weißen Friseurskittel. Der kleine Barbier trug eine Thompson-Maschinenpistole, die mehr wie ein Requisit als wie eine Waffe aussah. Harry Gant wirkte weder durch die Störung noch durch die Drohung im Mindesten verunsichert. Kenne ich Sie? Nicht direkt. Aber ich kenne Sie, Harry. Eine dritte Gestalt trat herein und die verunsicherte Gant durchaus. Sein eigener Doppelgänger. Harry. Hi, Venner. Der elektrische Gant hatte die gleiche Stimme, den gleichen Gang, die gleiche Kleidung. Sogar die Knitterfalten in seinem Anzug schienen mit denen des echten Gant identisch zu sein. Was bedeutet das Ganze? Kapitalismus. Kapitalismus. Substantiv. Aus dem lateinischen Capitalis zum Kopf gehörig. Konkurrenz. Konkurrenz. Substantiv. Aus dem lateinischen Concurrere. Im Wettstreit stehen. Auf ein Wort von Roy hin betraten Amos und Andy, eine mit einem Tuch verhängte große Kiste, auf Rädern vor sich herschiebend, Gants Büro. Sie rollten ihre Last neben den holographischen Spielprojektor und schlossen sie über ein Kabel an dessen CPU an. Betrachten Sie es als einen feindseligen Übernahmefürsten? Etwas, womit Sie sich sowieso hätten auseinandersetzen müssen, wenn Amberson Teaneck einen härteren Schädel gehabt hätte. Und jetzt sind Sie hier, um... Ihn auf die Probe zu stellen. Wen auf die Probe stellen? Ihren Optimismus. Roy zeigte auf das holographische Spielfeld. Eine Runde, keine Tränen, der Sieger kriegt alles. Und Shorty kriegt den Verlierer. Was ist da unter dem Laken? Roy schnippte mit den Fingern und Amos und Andy zogen das Laken weg. Die Kiste war durchsichtig, luftdicht und mit mehreren Pressluftflaschen verbunden. Drinnen waren Harrys Eltern eingeschlossen. Harrys Vater sah verwirrt aus, seine Mutter wütend. Beide hatten Angst. Als sie ihren Sohn sah und in zweifacher Ausführung, hämmerte Winnie Gant lautlos mit der Faust gegen die Scheibe, dass man sie herauslasse. Der Schaukasten war schalldicht. Wir Die Sauerstoffkonzentration im Kasten spiegelt die allgemeine Luftqualität in der Spielwelt wider. Venner stand abseits in einer Ecke, spürte, wie ihr Verstand anfing auszufransen und an den Rändern abzubröseln. Sie griff hinter sich, um dieses Etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen und berührte einen glatten Holzschaft. Es war ein Baseballschläger, ein Swing-Speed-Übungsschläger von derselben Spielzeugfabrik hergestellt, die Gens magische Schachtel produzierte. Ohne nachzudenken, machte Venner einen Ausfall. Sie zielte auf Roys Schädeldecke. Roy sah nicht einmal hin. Er hob nur eine Hand in die Höhe, fing den Schläger auf halbem Wege ab und hielt ihn regungslos fest, bis er seinen Schmerz genügend ausgekostet hatte. Erst dann drehte er sich nach Venner um und sagte, während sein Lächeln starr und haifischmäßig wurde: Sind Sie fertig? Venner ließ den Schläger los. Ihre Wut zerbröckelte und ihr Mut verließ sie. Sie rannte hinaus durch ihr eigenes Büro und weiter in den Cortex. Shorty wirbelte herum, um sie niederzuschießen. Aber Roy hielt ihn auf. Was das? Amos, Andy. Hat sie schon. Die beiden schlenderten aus dem Zimmer. Können wir, Harry? Dienstag, 13. Oktober 2023. New York, Annales, Option. Unter dem 16. Straße, 19 Uhr und 15 Minuten. Die Falle. Ah. Joan sah keine Flammen, aber als sie unter der 116. Straße in östlicher Richtung fuhr, wurde die Luft so dick, dass sie ihre Sauerstoffmaske aufsetzen musste. Die Scheinwerfer nützten nichts mehr, da ihr Licht lediglich vom Rauch zurückgeworfen wurde, also schaltete sie sie wieder aus und steuerte anhand des elektrischen Navigators. Unter der Madison Avenue bog sie nach Norden ab und zickzackte durch mehrere schmalere Kanäle auf der Suche nach klarerer Luft. Die andere Parkkasse sah sie erst, als sie praktisch dabei war, sie zu rammen. An Bord waren drei automatische Diener, zwei mit Sturmgewehren, einer mit einer Pistole und einem langen Messer bewaffnet, und alle guckten in die falsche Richtung. Joan riss das Ruder rechts herum und kam durch das Getöse eines nahen Wasserfalls unhörbar von hinten längsseits der Parkkasse. Sie hatte ihre Schrotflinte angeschlagen und die beiden Schützen umgelegt, bevor die auch nur ans Reagieren denken konnten. Dann stießen die zwei Barkassen zusammen und schaukelten im Schmutzwasser. Der dritte Diener verlor im Umdrehen das Gleichgewicht und stolperte Joan entgegen. Er stach ihr das Messer in den Oberschenkel und bohrte es bis an den Knochen, noch während sie ihm die Mündung ihrer Flinte gegen die Brust presste und abdrückte. Joan ließ die Schrotflinte fallen und griff mit beiden Händen nach dem Heft des Messers, das aus ihrem Bein ragte. Alles Bestes. Sie erinnerte sich zu spät daran, dass es nicht immer gescheit war, ein Messer aus einer Wunde zu ziehen, da es beim Austreten ebenso viel Schaden anrichten konnte wie beim Eindringen. Sie merkte, dass sie unter ihrer Sauerstoffmaske hyperventilierte. Sie riss die Maske vom Gesicht, zippte den Reißverschluss ihres Bodysuits auf, zog eine Zigarette heraus, steckte sie an und dabei um ein Haar den Sauerstoff in Brand und inhalierte mit dem ersten Zug zwei Drittel ihrer Länge. Ihre Atmung beruhigte sich. Sie gab ihrer Kippe mit dem zweiten Zug den Rest, schnippte sie über Bord und holte den Erste-Hilfe-Kasten hervor. Sie versorgte ihre Wunde mit Mull und einer sterilen Kompresse, die sie fest andrückte, ohne aber ein Tourniquet anzunehmen. Sie setzte die Barkasse wieder in Bewegung. Der Rauch hatte sich inzwischen zu einem feinen Dunst verflüchtigt, aber vielleicht kam der Dunst auch nur vom Schock. Nach einer Weile wurde Joan bewusst, dass Aim ihr Anweisungen gab. Hier links, jetzt rechts. Nehmen Sie diesen Seitentunnel. Jetzt wieder rechts. Sie befanden sich in einem engen Nebenkanal, gerade tief genug, dass die Barkasse noch fahren konnte. Der elektrische Navigator gab ihre Position mit 124. Straße an, zwischen Adam Clayton Powell Jr. und Malcolm X Boulevard, einem inexistenten Straßenabschnitt. Sie waren unter dem Babel. In die Tunnelwand war ein Loch gebrochen worden, groß genug, um einem Menschen oder einem Diener den Durchstieg zu erlauben. Neben dem Loch hatte man eine Metallkrampe in die Mauer getrieben. Das ist es. Joan verlagerte ihr ganzes Gewicht auf das heile Bein und hob das andere an, wie um den Fuß auf eine imaginäre nächste Sprosse zu setzen. Sie verlor vor Schmerz fast die Besinnung. Ach, zu Teufel. Sie legte die Sauerstoffflasche ab und stieg, das Gewehr in der einen und die Lampe in der anderen Hand, durch das Loch in der Tunnelwand. Ein enger Gang führte durch festgestampftes Erdreich und eine zweite durchbrochene Mauer. Jetzt befand sich Joan in einem dunklen Korridor aus Gussbeton, an dessen Decke Rohre entlang liefen. Es gab Lampen, aber der Strom war abgestellt. Um etwas zu erkennen, brauchte sie Ains Licht. Wo lang? Nach Norden. Geradeaus. Die Gittertür dahinter, sehen Sie. Das ist es. Das ist was? Weiß ich nicht. Die Tür war neu, offensichtlich nachträglich eingebaut. Mehr Licht? Geht nicht. Joan drückte gegen das Tor. Es rührte sich nicht. Es ist ein akustisches Schloss. Eine bestimmte Kombination von Lautern öffnet es. Kennen Sie das Zauberwort, Eina? Ja, es ist... Was? Es ist das Rennen. Unverfälschte Böse. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Jedem nach seinen Bedürfnissen. Das Schloss klickte. Die automatischen Angeln drehten sich und die Flügeltür schwang auf. Joan trat einen zögerlichen Halbschritt vor und hielt die Lampe in die Höhe. Das ist eine Falle. Stimmt's, Ain? Jetzt. Plötzlich strahlte die Lampe auf und in dem neuen Licht sah Joan endlich, wo sie stand und was sie umgab. Heiliger Jesus. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. 19 Uhr und 44 Minuten. Nicht laufen. Nicht laufen. Nicht laufen. Ah. Zu Ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit ist dieser Fahrstuhltrakt vorübergehend außer Betrieb gesetzt worden. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind und warten Sie auf weitere Instruktionen durch weisungsbefugtes Personal. Wenn Sie sich, bedingt durch Feuer oder eine andere Ursache, in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, begeben Sie sich zum nächstgelegenen Notausgang, dessen Lage Sie nebenstehendem Fluchtplan entnehmen können. Nicht laufen. Was glaubst du, ob sie läuft? Ach was, ich glaub, sie fliegt. Wir haben noch nie eine Frau fliegen sehen. Wir haben Fliegen sehen. Komm her, Schätzchen. Sie hoben sie an beiden Enden hoch und fingen an, sich hin und her zu schwingen und dazu im Singsang zu leiern. Pflaumen fallen, Köpfe rauchen, Bäuche knallen. Sie schleuderten Wenner in einer flachen Flugbahn gegen das Panoramafenster des Cortex. Sie prallte dröhnend dagegen, aber das Glas hielt stand. Kacke. Stabil. Eine Explosion riss ein Loch in die Fensterwand. Eine Fensterputzergondel rollte auf gut geölten Schienen von unten herauf ins Bild. Deren einzige Passagierin trug zum Schutz gegen fallende Glasscherben einen umgestülpten Eimer auf den Kopf. Ah, sowas haben wir noch nie gesehen. Kreid pustete Amos den Brustkorb. Sie kletterte in den Raum und warf Wenner einen Colt zu. Hier, Schätzchen. Wenner klappte hoch und ballerte mit dem Colt drauf los. Sie zielte auf Annies Kopf, aber sie war noch immer ziemlich benommen und das ließ sich am Resultat ihrer Bemühungen ablesen. Die erste Kugel zog tatsächlich einen Scheitel in Andys Melone, aber die zweite bohrte sich durch Kals. Wenner feuerte drei weitere Schüsse ins Blaue und fiel wieder hin. Die Kanone segelte durch die Luft und landete weich. Andy hatte plötzlich ein riesiges Buschmesser in der Hand. Kite lag blutend auf dem Rücken, neben ihr lag ein umgefallener Papierkorb und da sie momentan nichts Besseres zu tun hatte, warf sie einen Blick hinein und sah, dass er zerknülltes Papier, zwei Apfelbutzen, eine Cola-Dose, eine Xerox-Toner-Patrone und eine Browning-Automatik-Handkanone Kaliber 70 enthielt. Hallo, Pappkamera. Andy war herangekommen und stand jetzt mit der Machete in der Hand über ihr. Jetzt zur Abwechslung mal andersrum. Und Kite streckte den Arm aus, einen Arm, der mindestens 1 Million Kilometer lang zu sein schien, und nahm den ganzen Papierkorb mitsamt der Kanone mit, hob ihn, bis der Papierkorb den hämisch grinsenden Dummy ausblendete, der im Begriff stand, sie in Stücke zu hacken. Sie drückte 4-mal ab. Mr. Mingle? Mr. Mingle? Ich weiß nicht, wie gut Sie mich hören können, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn ich morgen noch am Leben bin. Nicht, dass ich damit rechnen würde, aber falls ja, würden Sie es dann in Betracht ziehen, mir einen Job zu geben? Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel, Keller, Maschinenhalle, 20 Uhr und 7 Minuten. Der Detonator. Heiliger Jesus. Der Raum war groß, aber nicht gigantisch, auch wenn sich hinsichtlich seiner genauen Ausmaße nur Vermutungen anstellen ließen. Alles Gerät und Zubehör war herausgerissen worden, um für das Dynamit Platz zu schaffen. 3,8 Tonnen davon ringsum an den Wänden aufgeschichtet, Decken hoch und wer weiß wie tief. Es war in ordentlichen Bündeln zu je 7 Stangen verschnürt und anschließend zu einem Wabenmuster gestapelt, einem Nitroglycerin-Bienenstock. In der mittleren Stange jedes Bündels steckte ein Zündhütchen, an dem eine 20 cm lange Zündschnur befestigt war. Die Zündschnüre standen steif ab wie Wimpernhaare. Sie waren mit nichts verbunden. Aber wo zum Teufel ist der Hauptzünder? Wo ist er? Das Gittertor war zugeschlagen und hatte sie eingeschlossen. Die Lampe eingeschlossen. Sie sind nicht das Virus. Sie sind nicht die Bombe. Nein. Sie sind der Detonator. Eine elektrische Thermitsprengladung. Allerdings eine im höchsten Maße vernunftbegabte. Damit setzt die Zündschnüre in Brand. Ja. Die Zündschnüre bringen die Zündhütchen zur Explosion. Ja. Zündhütchen zünden das Dynamit. Dynamit bringt das Gebäude zum Wanken. Wanken setzt das Virus frei. Virus tötet Tausende von unschuldigen Menschen. Ja. Alles meinetwegen. Alles ihretwegen. Und ich möchte Ihnen aufrichtig dafür danken, Miss Fine, welch wahrhaft heroische Anstrengungen Sie unternommen haben, um heute hierher zu kommen. Ohne Sie hätte ich das Gebäude nicht sprengen können. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. 228. Stockwerk. 20 Uhr und 24 Minuten. 2 Minuten. In einer vergleichsweise ruhigen Ecke des 226. Stockwerks streifte sich Maxwell die Lade von den Schultern und hielt sie Clayton. Ich? Können Sie kämpfen? Natürlich nicht. Ich bin Buchhalter. Dann schleppen Sie. Nehmen Sie. Hinter einer Palette Zementsäcken Deckung nehmend zeigte Maxwell Clayton das Kontrollcenter. Ein automatischer Bauarbeiter kauerte unter der rutschsicheren Leiter bereit, jeden, der sich näherte, zu erschießen. Darf ich sehen? In 2 Minuten greift der erste Stoßtrupp den Feind an der linken Flanke an. Aber der zweite, Ruhe! Der zweite schlägt von rechts zu. Sobald es passiert ist, laufen Sie los, die Treppe hoch. Klinken das Auge von Afrika in den Badezimmercomputer ein. Ich? Wenn Sie einen Schuss abkriegen, bleiben Sie nicht stehen. Aber warum gerade ich? Sie sind Buchhalter! Muss ich ja selber tun, aber ich habe was anderes zu erledigen. Aha. Und was passiert eigentlich, wenn ich das, was immer das sei, an diesen Supercomputer anschließe? Wird es dann diese Diener, die uns umzubringen, versuchen abschalten? Nein! Aber wenn alles so läuft, wie es sollte, wird das Auge von Afrika die Kontrolle über Sie übernehmen. Wird das ein Fortschritt sein? Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel, Keller, Maschinenhalle. 20 Uhr und 40 Minuten. Was? Was denn? Oh. Es ist... Es ist was? Nicht fair? Es soll ja gar nicht fair sein. Es soll ironisch sein. Was, wenn ich nicht gekommen wäre? Miss Fine, Sie sind eine zwangsneurotische Samariterin. Eine konditionierte Weltverbesserin von der Sorte, die selbst noch ihrem ärgsten Feind das Leben retten würde. Also wusste ich, dass Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen würden. Alles, was ich zu tun brauchte, war Ihnen hier und da einen Stupser zu geben. Damit Sie auf Kurs bleiben. Schon recht, aber was, wenn ich nicht gekommen wäre? Hätten Sie sie trotzdem getötet? Das ist etwas, was Sie niemals wissen werden. Ein? Ja. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. 284. Stockwerk. 20 Uhr und 55 Minuten. Maxwell war nicht aufzuhalten. Der Erschütterungsdetektor ruhte auf einer Plattform auf der höchsten Ebene des unvollendeten Turms. Jedes Mal, wenn unten auf dem Schlachtfeld eine Granate hochging, blinkten vorne an dem Kasten Leuchtdioden auf, während das Gerät die Vibrationen maß und anhand des Ergebnisses ermittelte, ob das die Explosion war, auf welche es programmierungsgemäß wartete. Aber jedes Mal waren die Vibrationen zu schwach und die Lämpchen gingen einen Augenblick später wieder aus. Ein schwarzer Helikopter ratterte lufterschütternd am Himmel. Seine Außenlautsprecher schalteten sich mit einem Aufschrei von Rückkopplung ein. Achtung, Achtung! Hier spricht Special Agent Ernest G. Vogelsang vom FBI. Wenn Sie sich in Reichweite meiner Stimme befinden, begehen Sie gerade eine Straftat. Stellen Sie das Feuer ein, legen Sie Ihre Waffen nieder und kommen Sie heraus, wo ich Sie sehen kann. Jemand, wahrscheinlich ein Marine, mit schlechten Erinnerungen an die libysche Luftkavallerie, gab hinterrücks einen Schuss auf den Hubschrauber ab. Die Kugel prallte von einem Stahlträger ab und traf den Erschütterungsdetektor. Die Lämpchen gingen an und blieben an. Mit einem Knall wie von einem zweiten Gewehrschuss flog unter der Plattform eine Klappe auf und ließ ein zerbrechliches Fass auf eine Rampe fallen. Der Behälter fing an zu rollen und nahm stetig Geschwindigkeit auf. Die Rampe war wie eine Achterbahn angelegt, die sich durch die ganze Baustelle schlängelte und wand. Wie das Fass so kreuz und quer von einem Ende des Turms zum anderen rasselte, zog es die Aufmerksamkeit weiterer Heckenschützen auf sich. Zweimal wurde es um ein Haar getroffen, zweimal gingen die Kugeln daneben. Als es um die letzte Kurve bog, prallte eine Gewehrgranate vor ihm an der Rampe ab, jedoch ohne zu explodieren. Das Fass ging in die Zielgerade, die am Rande des Abgrunds wie abgesägt endete. An eben diesem Ende der Rampe tauchte der Kopf eines Soldaten auf. Ein elektrisches Bein pedalte im Leeren. Maxwell stemmte sich hoch und nahm eine riskante Fängerstellung ein. Der Virusbehälter war schwer und im Laufe seiner Achterbahnfahrt hatte er ein beträchtliches Tempo aufgebaut, aber Maxwell wappnete sich mit ledernackiger Sturheit und hielt die Stelle. Erwischt, sagte er, als das Fass ihm in die Arme rollte. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel, Keller, Maschinenhalle. 21 Uhr und 4 Minuten. 23. Ah. 800 Meter tiefer griff Ayn Rand unter ihr Cape und zog eine kleine runde Anarchistenbombe hervor. Sie schürzte die Lippen, tat einen langen Zug aus ihrem Mundstück, bis die Glut ihrer Hologramm-Marlboro-Rubinen aufleuchtete und hielt diese dann an die Zündschnur der Bombe. Als die Zündschnur aufzischte und Funken versprühte, fing sie an, rückwärts zu zählen. 30. Sie sind eine scheiß Herr Huber. Und früher oder später wird Ihnen jemand das Handwerk legen. Früher oder später wird die Welt untergehen. Moment mal! Aus der Lampe sah sie direkt zu Joan herauf. Ihr Gesichtsausdruck war angestrengt, als stemme sie sich gegen eine schwere Last. Und ihre Augen sagten, lange halte ich das nicht mehr durch. Denk dir etwas aus. 22. Und während Huber weiter auf Ayn einfluchte, versuchte Joan, sich etwas auszudenken. Aber bevor es ihr möglich war, hörte sie etwas. Musik. Ein klassisches Stück. 23. Das ist ein Befehl. 22. Donnerstag, 13. Oktober 2023. New York, New Babel. 228. Stockwerk. 21 Uhr und 12 Minuten. Du musst es tun. Clayton Price rappelte sich hoch. Die Lade auf seinem Rücken behinderte ihn, aber sie schützte ihn auch. Ein Bolzen, der sich ansonsten in sein Rückgrat gebohrt hätte, knallte stattdessen gegen ein Batteriegehäuse. Clayton wischte um die Ecke der Palette und rannte los. Ein Bolzen traf ihn an der Schulter. Erst brannte sie, dann verlor er darin jedes Gefühl. Er rannte schnell. Clayton galoppierte die Treppe zum Kontrollzentrum. Kaum war er im Bunker, knallte er die Tür zu, schloss ab, wandte sich dann sofort dem Supercomputer zu. Inputbuchse, musst es tun. Hastig, mit zitternden Händen, entrollte er das Kabel von der Seite der Lade, pustete den Staub von der Buchse, stöpselte ein. Leise summend schloss sich die Bundeslade mit dem Babel-Supercomputer zusammen. Das Auge von Afrika erwachte und floss über die Verbindung, die Clayton hergestellt hatte, hinaus. Und es war wirklich nur ein Zufall. Aber 12 Sekunden später erbebte die Erde. Donnerstag, 13. Oktober 2023. Die Stapel von Gerümpel, die überall in Harry Gents Büro herumstanden, gerieten ins Wanken und kippten um. Shorty streckte die Hand nach der Türklinke aus und ein großer Batzen Türfüllung flog ihm entgegen. Ein zweiter Schuss traf ihn in den Rücken. Sein Finger krampfte sich um den Abzug der Maschinenpistole und löste einen Sprühregen von Kugeln aus, der das Panoramafenster entglaste. Roy hatte gerade noch Zeit, stinksauer zu gucken, bevor ihn das Schwanken des Turms über die Brüstung beförderte, ins Freie und in die Tiefe. Vanner trat die Tür auf, gerade als Shorty zusammenbrach. Sie lehnte sich gegen den Türrahmen und während eine kristallklare Wut ihr Schwindelgefühl für den Augenblick zurückdämmte, schoss sie noch einmal auf den kleinen Barbier, der zuckend am Boden lag. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf den doppelten Harry und suchte nach einem Weg, den richtigen Gent vom falschen zu unterscheiden. Es war nicht schwer. Ein Harry blieb regungslos sitzen, über die holographische Projektion gebeugt, empfindungslos gegen das Erdbeben, taub gegen die Schüsse und den mannigfaltigen Zerstörungslärm, lächelte und spielte, während das Chaos um ihn herum tobte. Der andere Harry schaute auf. Anna, Gott sei Dank. Ich hatte eine solche Angst. Ich wäre fast... Anna! Anna, warten Sie! Falsche Taktik! Nicht hochstarten! New York, New Babel, Keller, Maschinenhalle, 21 Uhr und 31 Minuten. Der Bauch der Bestie. Als der erste Erdstoß kam, kippte Joan hinten über und fiel nach Luft schnappend die Treppe hinunter. Der Raum erbebte heftig. Das Wabenmuster, das die Wände bedeckte, löste sich zusehends auf, als die ordentlichen Dynamitstapel mehr und mehr zu bloßen Haufen zerfielen. Was ist das Händchen? Joan krabbelte rückwärts. Im Fußboden war ein Riss sichtbar geworden. Der Riss wurde breiter. Ein ganzes Stück Fußboden hob sich und klappte auf wie eine Falltür. Schwarzes Erdreich malte von unten hervor, dann lehmverkrustete gebogene Latten, Teile der Wand eines sehr alten Abwassertunnels. Eine graue Finne erschien, eine graue Schnauze, zwei graue Klauen. Wie der Leviathan in einem mittelalterlichen Drama stieg Meisterbrau empor. Desgleichen Joe. Die Erde bockte und hüpfte, aber sie hüpfte mit ihr und wusste nichts mehr von ihren Wunden. Sie kickte ein Bündel Dynamitstangen fort, das zu nah herangerollt war. Die Lampe fühlte sich in ihrer Hand immer heißer an. Die Glaskugel glühte. Sie blickte ein letztes Mal hinein und sah Ain nicken. Meister Paul machte A. Die Musik schwoll an. Einen auflodernden Stern in der Hand warf Joan sich nach vorn. Und wie die Erde weiter bockte und wie der Turm von Babel taumelte und wankte, stieß sie die Lampe und mit ihr ihren rechten Arm in den Bauch der Bestie. Das Epizentrum des großen Ostküstenbebens von 2023 lag in New Jersey, aber seine Auswirkungen waren in ganz Neuengland und bis hinunter nach Atlanta zu spüren. Das Erdbeben erreichte eine Stärke von 7,1 auf der Richterskala und dauerte insgesamt 82 Sekunden. Aus seiner hohen Raumwarte bemerkte das elektrische Auge eines CIA-Spionagesatelliten eine kleine thermische Ausblühung in der Landschaft. Sofort machten sich die Mikroprozessoren des Satelliten daran, das Ereignis zu katalogisieren, indem sie es zunächst durch eine Reihe immer genauerer Ortsbestimmungen geografisch eingrenzten. Westliche Hemisphäre, Nordamerika, Vereinigte Staaten von Amerika, Staat Kalifornien, Orange County, Stadt Anaheim, Disneyland-Vergnügungspark, New Orleans Square, Südostecke, Club 33. Montag, 17. Oktober 2023, New York, New York, 9:02. Abmesser an. Manhattan war relativ glimpflich davongekommen. Montagmorgen gegen 9 Uhr, kurz nachdem im Geschäftsviertel die Stromversorgung wiederhergestellt worden war, beschloss Harry Gant, einen Spaziergang zu machen. Es war wirklich schön draußen. Es wehte eine laue, sanfte Brise, frisch vom East River, aber praktisch geruchlos. Und das Stadtzentrum war prima in Schuss, höchstens hier und da ein bisschen mehr Schutt als gewöhnlich. Kent machte einen Bogen und ging in westlicher Richtung auf den Hudson zu, denselben Weg, den Eddie Wilder erst eine Woche vorher gegangen war. Als er sich nach dem Phönix umschaute, sah er zu seiner Freude, dass die elektrischen Plakatwände wieder in Betrieb waren. Während des Blackouts waren die Anschläge allerdings geändert worden. Die Riesentageskalenderseite, über die Eddie so gerätselt hatte, war durch ein gleichermaßen mysteriöses Auge ersetzt worden. Ein einzelnes grünes Auge, das wachsam über die Stadt hinwegblickte. In der Nähe der 11th Avenue sah er eine Frau in der grün-weißen Uniform der Abwässerbehörde, was ihn daran erinnerte, dass er noch immer nichts von Joan gehört hatte. Donnerstagnacht war Joans Freundin Kite ihren Verletzungen erlegen. Kite wurde an Ort und Stelle für tot erklärt. Dann aber war am Freitag vom städtischen Leichenschauhaus die Nachricht gekommen, sie sei verschwunden. Sie war aufgestanden und gegangen. Der Leichenbeschauer hatte sich nur rasch einen Berliner geholt und als er zurückgekehrt war, hatte er einen leeren Seziertisch und eine abgestreifte Zehenkarte vorgefunden. Blutige Fußabdrücke führten vom Kühlraum über den Korridor zum gerichtsmedizinischen Labor, wo es Streichhölzer gab und von da zu einer Treppe, die auf die Straße führte. Er war jetzt ans äußerste Westend in der 34. Straße gelangt, zu den Hafenanlagen. Wie der East River roch der Hudson heute gar nicht so übel. Er wollte gerade einen Bissen von seinem Sandwich nehmen, als er den Alligator bemerkte. Ein paar Armlängen von dort, wo Harry saß, lag ein umgekipptes Stahlfass und in dem Fass saß zusammengerollt ein kleines Albino-Reptil. Alligator Manhatticus, dachte Harry Gent und hörte die Stimme seines Vaters in seinem Kopf. Alligator Manhatticus, der sagenhafte Manhattaner Kanal-Alligator, den viele Forscher für ausgestorben, wenn nicht gleich gar für ein Märchen hielten. Aber Jerry Gent wusste es besser. Und jetzt auch Harry. Magst du Thunfisch? Er warf sein Sandwich mit einem leichten Aufwärtsschwung wie einen Softball dem Tier zu. Der Ali spritzte unglaublich schnell nach vorn. Gent erhaschte gerade einen kurzen Blick von Kaumuskeln und Zähnen und dann war das Sandwich weg. Es war gar nicht erst mit dem Boden in Berührung gekommen. Der Alligator stand jetzt direkt neben ihm, schnüffelte an seinem Oberschenkel. Immer sachte. Sachte, Bürschlein. Das Bürschlein hob wieder den Kopf und Gent erstarrte, die Arme in der Luft. Aber der Ali biss ihn nicht. Er schlurfte nur ein paar Schritte näher heran und legte ihm sein langes Kinn quer über beide Knie. Da er nicht wusste, was er sonst hätte tun können, senkte Harry seine rechte, bis die Handfläche die Oberseite von Manhatticus' Schnauze berührte. Ein wimmernder Laut drang aus der Kehle des Alligators hervor, wie das Schnurren einer großen Katze mit einem Mund voll Sumpfwasser. Ermutigt streichelte Harry weiter. Die Lider des Alis flatterten und schlossen sich. Er schien zu schnarchen. Um zu sehen, was passierte, hob Harry seine Rechte um ein paar Millimeter in die Höhe. Der Alligator hörte auf zu schnarchen. Seine Augen klappten wieder auf. Er sah unfroh drein. Schon gut. Harry nahm das Gestreichel wieder auf. Um sich die Zeit zu vertreiben, sah er sich seinen neuen Freund genauer an. Er war wirklich ein kleiner Bursche, nicht länger als einen Meter von der Nase bis zur Schwanzspitze oder knapp darüber. An seiner Schädeldecke war ein seltsames schwarzes Kästchen befestigt. Ein primitives, jetzt auch kaputtes Psychosteuergerät von derselben Flutwelle zum Schweigen gebracht, die den Alligator aus seinem Kloakennest in den Fluss gespült hatte. Du kleiner Überlebenskünstler. Und da kam ihm die Idee. Also wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, diese Viecher zu zähmen, ihnen beizubringen, nicht zu beißen, sie vielleicht ein kleines Stückchen kleiner zu züchten, die geben wirklich prima Haustiere ab. Aufregend für die Kids und dazu noch mit einem tollen Marketingaufhänger, eine Art rettet bedrohte Tierart-Projekt für zu Hause. Kaum hatte er das gedacht, als sich auch schon ein ganzes Spektrum möglicher Merchandising-Maßnahmen vor seinem geistigen Auge abzuspulen begann. Manhattan Haustierzubehör und Veterinärversorgung, Manhattan Dressurschulen, I love my Manhattan Kaffeebecher, Manhattan Designer Polohemden mit dem Albino-Alligator auf der Brusttasche. Hey! Was für eine klasse Idee! Und wie sein Gehirn zu arbeiten begann, spürte er schon weitere Inspirationen aufsteigen, emporsprudeln aus jener Ecke des Unterbewusstseins, aus dem Plastikflamingos für den Vorgarten kommen. Die Morgensonne erhob sich über die zerklüfteten Türme der City, brachte neues Licht und neue Hoffnung. Es schien wirklich ein wunderschöner Tag zu werden, dachte Gent. Und er konnte es kaum erwarten zu sehen, was ihm als nächstes einfallen würde. Ende Teil 3. Yeah! GAS, die Trilogie der Stadtwerke, letzter Teil. Von Matt Ruff, aus dem Amerikanischen von Giovanni und Ditte Bandini. Mit Peter Fitz als Erzähler, Michael König als GAS und Susanne Lothar als Joan Fine. Sowie Ingrid André, Jele Brückner, Silvester Groth, Gustl Halenke, Hans-Peter Hallwachs, Evelyn Mazura, Herbert Schäfer, Thomas Thieme und vielen anderen. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Silke Hildebrandt. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln.